stehe auf dem Dach und schaue auf die Stadt. Ich fühle mich etwas matt. Bin ich wieder wach? Nicht zu spät am Tag. Unten bist du. Du hast viel zu tun, keine Zeit auszuruhen. Verpasst du einen Bus, kriegst du eins auf die Nuss. Ich werde dich wohl immer lieben, Kämpferin in S20. Die Türen sind schwer aufzukriegen, aber ich weiß, du wirst gegen sie alle. Wie ein Fisch, Tag und Nacht. Du duckst mich runter, das macht mich munter. Und du sagst, es ist gesund, doch manchmal hab ich Zweifel.